Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Dichterlesung. Ein Kälteeinbruch suchte die Stadt heim und richtete in meinem Büro beinahe Frostschäden an. Ich war deshalb erleichtert, als ich die Wohnung von Frau Sturm betrat und die wohlige Temperatur eines Heizkörpers in meinem Rücken strahlte. Ich bin extrem empfindlich gegen kühle Temperaturen. Eigentlich müsste ich im Süden leben. Aber wovon soll ich dort leben? Ich kann nur Deutsch dichten. Und das will im Süden niemand hören. Lesen Sie Gedichte? Nur wenn es Teil der Honorarvereinbarung ist. Ach so, ja. Ja, ein Honorar kann ich Ihnen vielleicht auch bezahlen. Das wäre aber nett. Schließlich leben wir alle nur einmal und da möchte ich mir wenigstens ab und zu etwas kaufen können. Wenn ich den Preis gewinne, kriegen Sie ein Honorar. 50.000 Franken, stellen Sie sich das vor. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Wie hoch ist denn der Preis, wenn schon mein Honorar so hoch ist? Der Preis ist 50.000. Ihr Honorar wäre 5.000. Das sind immerhin 10%. Tatsächlich. Und die restlichen 90% kriegen Sie für Gedichte. Prämiert wird das schlechteste Gedicht des Jahres. Ich bin bereits für den Final qualifiziert und habe große Chancen. Ja, aber jetzt melden sich auch die Neider. Ich habe Morddrohungen erhalten. Jemand möchte mich aus dem Weg räumen. Einer Ihrer Konkurrenten? Ja, das sollen Sie herausfinden. Tun Sie etwas für Ihr Honorar. Ich werde dafür ein ganz miserables Gedicht schreiben und damit den Preis gewinnen. Sie gab mir einen Zettel, auf dem ein Veranstaltungshinweis gedruckt war. Eine der Vorausscheidungen für den Wettbewerb fand in einer düsteren Kaschemme am Stadtrand statt. Außer ein paar argwöhnisch die Konkurrenz begaffende Dichter war kaum Publikum auszumachen. Ich trat auf eine Augenweide zu und erdrückte jedoch den Impuls, mich in Versform zu nähern. Ich bin Lucretia Borg und das ist mein Lover, Julius Stamm. Er ist auch Dichter und leider noch etwas schlechter als ich. Das ist bedauerlich. Vielleicht sollten Sie zur Abwechslung mit einem Mann ins Bett gehen, der ganz und gar dicht ist. Sie sind aber nicht aus wie ein Künstler. Sieht er nicht aus wie ein ganz profaner Mensch? Ein gemeiner Handwerker? Ich bin aber Trinker und Denker. In dieser Reihenfolge? Das gefällt mir. Lass dich nicht auf ihn ein. Du hast mir versprochen, erst nächstes Jahr wieder untreu zu werden. Du weißt genau, dass ich das brauche. Schlechte Gedichte entstehen genauso wie gute Gedichte. Aus Leidenschaft. Aber du, Olive meines Heins, habe ich dich nicht genügend ausgepresst, deinen Saft gekostet und mich gelabt in deinem Schlafe? Ich hätte eine Gefahrenzulage verlangen sollen. Das ist nicht nötig. Mir ist jetzt nicht nach einem Date. Leermond unterdrückt die Leidenschaft. So heißt eines Ihrer Gedichte. Das habe ich befürchtet. Gleich wird Johann Wiedenhopf auftreten. Er ist ein Altmeister. Er hat schon vor 40 Jahren Literaturkritiker zu Tränen der Verzweiflung gerührt mit seinen Gedichten. Einige seiner Verszeilen sind legendär. Genau. Drück ich dich an meine bärenstarke Brust, weck ich deine animalische Lust, zittern wir in die Endlichkeit, machst du jetzt die Beine breit. Noch besser ist aber seine Elegie an ein Bügeleisen. Heißer Dampf zischt an mein Ohr. So stelle ich mir den Himmel vor. Ich rannte fluchtartig weg. An einer improvisierten Bar erholte ich mich beim Single Malt Whisky, der genau so schmeckte, wie die Leute aussehen, die normalerweise so etwas trinken. Als ich wieder normal atmen konnte, trat neben mich ein Mann, der jedem schönen Vers mit seiner bloßen Stimme den Garaus machen konnte. Meine Frau ist schuld daran, Maloney. Sie hat mein Naturgedicht dieser Jury eingesandt und die hat mich eingeladen und jetzt durfte ich es aufsagen. Wiesen und Auen, lass uns beschauen. Frösche und Grillen inmitten der Stillen. Landschaft und Himmel, reitender Schimmel. Kommst nicht zur Ruh, bald schreitest auch du ins Grabe voran. Fragt sich nur wann. Taubendreck. Taubendreck? Ist das nicht toll, Maloney? Alle stolpern über diese letzte Zeile, weil es mir damit gelungen ist, die Idylle zu durchbrechen. Den Preis werde ich dafür nicht gewinnen, aber vielleicht ein Stipendium. Haben Sie auch ein Gedicht geschrieben, Maloney? Na klar. Es trägt den Titel Scheiße. Und es hat nur zwei Zeilen. Und wie lauten diese Zeilen, Maloney? Das war doch eben ein Schuss. Und die zweite Zeile? Da hat jemand drüben im Saal geschossen. Ich weiß nicht, Maloney, das reimt sich nicht. Und eigentlich sagen Sie in beiden Zeilen das Gleiche. Ich würde das ganz anders formulieren. Er nahm ein paar Anläufe und holperte sich durch den neuen Duden, ohne fündig zu werden. Dafür stießen wir im Nebenraum auf einen Toten. Er hieß Johann Wiedenhopf. Und er hatte gerade aus seinem Gedichtband »Frauen, Weiber, Schnepfen« vorgelesen, als ihn jemand mit Blei vollpumpte. Der Polizist ließ sofort alles abriegeln und verhaftete sogleich, wer ihm allzu nahe kam. Dies war vor allem Julius Stamm, der sich mächtig gegen die Verhaftung wehrte. Seine Freundin wehrte sich ebenfalls, aber anders als erwartet. Na, das ist unfassbar. Ich habe nichts getan. Ich kann nicht mit einer Schusswaffe umgehen. Ich habe Ihren Vortrag gehört. In einem Gedicht schreiben Sie, Blut müsse fließen. Aber das ist doch nur ein schlechtes Gedicht. Mir ist dieser Preis doch egal. Ich wollte eigentlich viel lieber Automechaniker werden. Aber in der Schule zwang man mich immer, die Poesiehefte vollzuschreiben. Deshalb, nur deshalb wurde ich Dichter. Genau, er ist ein Versager. Er kann weder gute noch schlechte Gedichte schreiben. Verhaften Sie mich. Na du? Na du warst doch die ganze Zeit bei mir. Was soll das? Ich brauche die Publicity. In allen Zeitungen wird mein Name stehen, mein Foto veröffentlicht. Vielleicht kriege ich so einen Vertrag von einem großen Verlag. Jetzt reicht es aber. Es geht hier um Mord. In einem Fort. Das ist wie Zirkus ohne Netz. Ich bin das Gesetz. Ich glaube, er hat ein Versmaß verschluckt. Sie halten sich daraus, Maloney. Einer der Anwesenden hat einen Mord begangen. Oder hat jemand den Saal verlassen, nachdem der Schuss fiel? Es haben andauernd Leute den Saal verlassen. Wiedenhopfs Gedichte waren unerträglich. Er war ein Sexist, ein fürchterlicher Mann. Dann hätten vor allem Frauen ein Motiv gehabt. Das klingt doch einleuchtend, oder? Üble Sache, Maloney. Wo kommen wir hin, wenn Menschen wegen eines schlechten Gedichtes umgebracht werden? Vielleicht zu besserer Literatur. Gut oder schlecht? Was heißt das schon? Berühren muss Literatur berühren. Was fingerst du an mir herum? Wieder einmal drängte es mich an die frische Luft. Die war tatsächlich frisch und eisig kühl. In meinem Büro ging die Heizung noch immer nicht. Dafür wärmte meine Klientin mir die gute Stube. Sie schwitzte wie in einer Sauna. Ich wusste gar nicht, dass kugelsichere Westen so schwer sind. Was glauben Sie, weshalb Politiker immer so schwergewichtig aussehen? Hier in meinem Büro kann aber höchstens die Kaffeemaschine explodieren. Sie dürfen sich also ruhig ein wenig entkleiden. Ich trage aber nichts unter der Weste. Das macht nichts. Nein, nein, nein, nein. So etwas mag ich nicht. Sie wollen mich verführen. Sie tun das nur, weil Sie an mein Geld ran wollen. Jetzt, wo dieser Wiedenhopf nicht mehr lebt, werde ich garantiert den Preis gewinnen. Woher wissen Sie von dem Mord? Es kam im Radio. Wissen Sie, was das wirklich Schlimme an der momentanen Situation ist? Dass es Sie unter der Weste juckt. Mir fallen nur noch gute Gedichte ein. Das ist entsetzlich. Mein Bruder arbeitet bei einer Literaturzeitschrift und er sagte, dass meine neuen Gedichte besser sind als vieles, was er abdruckt. Gratuliere! Die Kritiker werden ihn zu Füßen liegen und sich über die starke Weste wundern. Das ist eine Katastrophe. Als schlechte Lyrikerin hätte ich die 50.000 gewinnen können. Als gute Lyrikerin verhungere ich. Ach, was soll ich bloß tun? Wer könnte Wiedenhopf auf dem Gewissen haben? Alle unsere Konkurrenten. Obwohl, ich glaube nicht, dass Wiedenhopf eine echte Chance gehabt hätte. Seine Gedichte sind zwar schlecht, aber vor allem deshalb, weil er ein Sexist, ein Rassist und auch sonst noch debil ist. Wirklich schlechte Gedichte sind aber kunstvoll schlecht. Wer verleiht eigentlich diesen Preis? Frau Quandt. Ein unbeschriebenes Blatt. Hat sich vermutlich einen Spaß erlaubt. Langweilt sich mit viel Geld zu Tode und hat deshalb diesen Preis ersonnen, um ihr Leben ein wenig interessanter zu machen. Ist dir ja auch gelungen, oder nicht? Sie gab mir die Adresse von Frau Quandt. Diese wohnte aber nicht in einer prächtigen Villa, sondern in einem Altersheim. Wir saßen auf dem kleinen Balkon ihrer kleinen Wohnung und sie erzählte mir aus ihrem Leben. 2 Stunden später schaffte ich es endlich, ihr eine Frage zu stellen. Ja, ich habe immer gedichtet, ein Leben lang, aber nie Anerkennung dafür erhalten. Alle meine Liebesgedichte, was ist aus ihnen geworden? Fritz hat nicht lesen können. Paul kriegte einen Lachanfall und starb. Und Willi kannte sich nur mit Zahlen aus, aber nicht mit Buchstaben. Deshalb blieb ich alleine mit meinen Versen. Kein Verlag interessierte sich dafür. Natürlich waren meine Gedichte schlecht, aber haben nicht auch schlechte Gedichte ein Recht auf Publikation? Und jetzt beteiligen Sie sich anonym am eigenen Wettbewerb und schlagen damit 2 Fliegen auf eine Klappe. Das Geld können Sie selber behalten und berühmt werden Sie trotzdem. Nein, mir liegt nichts mehr daran, berühmt zu werden. Ich möchte, dass anderen Dichtern mein Schicksal erspart bleibt. Jedes Jahr soll ein Dichter oder eine Dichterin aus der Anonymität schlechter Zeilen herausgehoben werden und im Olymp des schlechten Geschmacks erstrahlen. Ich nehme an, dass dieser Preis auch Gegner hat. Natürlich. Jede gute Idee hat mehr Gegner als Befürworter. Das ist immer so am Anfang. Nur wer stur seinen Weg geht, wird Anerkennung ernten. Früher oder später. Meistens später. Meistens viel zu spät. Wer aber hat den Dichter Wiedenhopf ermordet? Woher soll ich das wissen? Allerdings gibt es eine junge Lyrikerin, die mir telefonisch gedroht hat, die Veranstaltungen zu stören. Aber wer denkt schon an so eine Störung? Wie heißt die sensible Dame? Isolde Muck. Sie hat vor 3 Jahren das Bümplitzer Stipendium für Nachwuchsautoren erhalten. Seither hält sie sich für eine begnadete Dichterin. Ganz unter uns gesagt, hätte Frau Muck auch Chancen auf den Preis für das schlechteste Gedicht. Sie aber verlangt, dass der Preis umgewandelt wird in einen Preis für das beste Gedicht. Dann müsste die Dichterin Sie bedrohen und nicht die anderen Dichter. Ach, wissen Sie, erfolglose Künstler können gefährlich werden. Denken Sie nur an Hitler, den Kunstmaler, und Goebbels, den Schriftsteller. Vielleicht hätte man den beiden Herren besser ein paar Stipendien gegeben, als sich über ihre Bilder und Schriften lustig zu machen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich diesen Preis ausgeschrieben habe. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Frau Muck in die Politik geht, dann graut mir davor. Sie trauen dieser Isolde Muck zu, das Attentat auf Wiedenhopf verübt zu haben? Sie hat ein fanatisches Glitzern in den Augen. Das gefällt mir nicht. Ja, sie könnte es getan haben. Ich bedankte mich und ging zurück in mein Büro. Unterwegs klingelte mein Handy und eine Frau beschimpfte mich auf Spanisch. Ehe ich etwas sagen konnte, war ihre Stimme wieder weg. Die Dichterin lebte, wie es sich gehört, in einer kleinen Kellerwohnung in einem der schmutzigeren Quartiere der Stadt. Sie schrieb ihre Zeilen nur mit Tinte und hatte deshalb schwarze Flecken an den Händen. Dafür sah ihr unbeflecktes Gesicht sehr hübsch aus. Dieser Preis ist eine Katastrophe. Die allgemeine Dekadenz hat jetzt auch die Kultur erfasst. Nicht mehr, was gut ist, zählt, sondern nur noch, was schrill daherkommt. Schlechte Gedichte sollte man verbieten und nicht auszeichnen. Sie sind also für die Zensur. Vermutlich möchten Sie als alleinige Staatsdichterin anerkannt werden. Nein. Ich habe der Kulturkommission vorgeschlagen, einen Literaturschein auszustellen. Nur wer den Schein erwirbt, darf Bücher publizieren. Schlechte Gedichte werden mit Literaturscheinentzug nicht unter 2 Jahren bestraft. Und schlechte Kritiken werden mit Kerker nicht unter 10 Jahren bestraft. Die Kritiker sind auf meiner Seite. Markus Teich unterstützt mich vehement. Er kriegt bei jedem schlechten Gedicht einen Herzanfall. Ich musste ihm schon oft einige meiner neuen Gedichte faxen, damit er sich erholen konnte. Das klingt interessant. Wo lebt dieser Teich? Kann er mit Schusswaffen umgehen? Poesie ist eine zarte Pflanze. Und Sie reden von Schusswaffen. Das verstehe ich nicht. Haben Sie noch nichts vom Attentat auf Wiedenhopf gehört? Wiedenhopf ist erschossen worden. Und wie? Mitten beim Vortrag? Von seinem zweitschlechtesten Gedicht? Und wer hat ihn erlöst? Frau Quandt vermutet, dass Sie es waren. Ich? Ha, das ist doch lächerlich. Meine Waffe sind die Worte. Davon stirbt man nicht. Außer Herr Teich mit dem schwachen Herzen. Ja, allzu viele schlechte Gedichte überlebt er nicht mehr. Sie gab mir die Adresse von Herrn Teich und ich kaufte mir einen Gedichtband von meiner Klientin, den ich problemlos als tödliche Waffe gegen Teich hätte einsetzen können. Doch aus Teichs kleinem Haus hörte ich Hilfeschreie eines anderen Poeten. Julius Stamm saß an einen Stuhl gefesselt im Wohnzimmer des großen Kritikers. Er ist übergeschnappt, er hat mich entführt, er wollte mich umbringen. Und weshalb hat er es nicht getan? Er sagt, er wolle mich umprogrammieren. Mörike hat er mir vorgelesen. Gottfried Benn, Baudelaire, Ulla Hahn und Lars Gustafsson. Stundenlang. Und nach jedem Gedicht erklärte er mir, weshalb das Gedicht gut sei. Es war unerträglich, aber er hörte nicht auf. Und wo ist er jetzt? Er hat im Radio gehört, dass Frau Sturm vermutlich den Preis für das schlechteste Gedicht gewinnen wird. Er bekam Atemnot und Zuckungen, es war grauenhaft. Dann ging er das Zimmer da drüben und kam mit einer Waffe zurück. Und wieso haben Sie nicht mit einem Ihrer Gedichte aufgehalten? Na, mir fällt keines mehr ein. Ich glaube, er hat mich erfolgreich therapiert. Ich werde nie wieder schlechte Gedichte schreiben. Ich rief mit meinem Handy das Polizeipräsidium an und wurde nach nur 20 Minuten endlich mit dem richtigen Beamten verbunden. Er war gerade dabei, die erste Ode an ein Kreuzworträtsel zu schreiben. Ich sagte ihm, dass sein schlechter Geschmack gefragt sei, worauf er nur widerwillig zuhörte, was ich über Teich herausgefunden hatte. Wir trafen uns vor Teichs Wohnung. Schon praktisch so ein Mobiltelefon, nicht wahr, Maloney? Was mich aber interessieren würde, ist, wie Sie sich die monatliche Grundwürde essen können bei Ihrem dünnen Einkommen. Ich esse nur noch einmal in der Woche und trinke nur noch dreimal täglich. Wieso hat es so lange gedauert, bis Sie endlich auftauchten? Ein Kollege rief mich an. Er beschwerte sich darüber, dass ein Trottel vor ihm bei Grün wartete und telefonierte, anstatt loszufahren. Er wurde immer wütender und fluchte wie ein Rohrspatz in das Telefon. Als er die Verbindung unterbrach, sah ich, dass die Ampel, vor der ich stand, wieder auf Rot schaltete. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam die Tür eintreten. Ich glaube, das war ein Schuss. Vielleicht sollte ich vorher meine Waffe testen. Da drin kämpft meine Klientin um Leben und Tod. Das ist doch nichts Ungewöhnliches für Ihre Klienten, Maloney. Sie wird das schon überleben. Wie, sagten Sie, soll ich den Mann überwältigen? Indem Sie jetzt sofort eines Ihrer Gedichte rezitieren. Auswendig. Jetzt gleich. Das ist ja noch schwieriger, als spontan zu schießen. Ich nahm Anlauf und krachte mit meiner Schulter gegen die Tür. Diese gab nach und meine Schulter schmerzte höllisch. In der Wohnung trafen wir auf einen bleichen Markus Teich, der mit zitternder Hand eine Waffe in der Hand hielt. Meine Klientin lächelte triumphierend. Was ist los? Schießen Sie noch einmal, das kitzelt so schön. Ach, ich liebe es, von einem Kritiker erschossen zu werden. Oh, sie ist des Teufels. Das ist keine Frau, das ist eine Außerirdische, eine Erscheinung, ein Gespenst. Im Namen des guten Gedichtes, Sie sind verhaftet. Soll ich Ihnen Ihre Rechte vorlesen? Ich habe darüber vor vielen Jahren ein schönes Gedicht geschrieben. Justiz heißt es. Justiz, gefangen in den Armen des Gesetzes, harren wir dem Richterspruch. Damokles schwebt, Damokles lebt. Schwerter zu Pflugscharen und Raketen zu Feuerzeugen. Er soll aufhören, mein Herr, mein Herz flattert, ich brauche dringend etwas Lyrik des 19. Jahrhunderts. Ich habe ganz zufällig ein Gedichtband von Frau Sturm dabei. Er heißt Fliegen fangen. Das ist mein Bester. Das überlebe ich nicht. Und warum lebt diese Frau noch? Hat er nicht auf sie geschossen? Sie trägt eine kugelsichere Weste. Ganz praktisch heutzutage. Dann ziele ich jetzt auf ihren Kopf. Sie zielen überhaupt nicht mehr. Sonst rezitiere ich aus meinem Winterlied, das ich vor 23 Jahren schrieb, als die Schneeflocken vor dem Fenster tanzten zu einer stillen Melodie. Ja, schon gut. Ich gebe auf. Mein ganzes Leben kämpfte ich für das gute Gedicht und jetzt dies. Sogar hirnlose Beamte schreiben Gedichte. Für diese Beamtenbeleidigung werden Sie doch büßen. Ich werde dafür sorgen, dass die Gefängnisbibliothek mit den Gedichten des Lyrikwettbewerbs um das schlechteste Gedicht vollgestopft wird. Vielleicht genügt es, wenn Sie ihn einmal wöchentlich besuchen. Ihr Anblick und das, was Sie daraus machen, dürfte Strafe genug sein. Dann hat Teich Wiedenhopf getötet? Er hat eines seiner Gedichte meiner Frau gewidmet. Sie hat mir eingestanden, vor 20 Jahren ein Verhältnis mit diesem primitiven Schwein gehabt zu haben. Das war ein Triumph des schlechten Geschmacks. Ich musste ihn töten. Ich hatte kein Verhältnis mit Ihrer Frau. Ihre Gedichte sind schlimmer als jede Todsünde. Also jetzt übertreiben Sie aber. Frau Sturm ist vielleicht nicht so wortgewaltig wie ich, aber sie hat durchaus Sinn für Poesie. Natürlich hat sie einen etwas engen Hintergrund, aber nicht alle können so viele Interessen haben wie die besten Beamten der Stadt. Vielleicht sollte ich noch aus meiner Ode für ein Kreuzworträtsel etwas vortragen. Was meinen Sie, Baloni? Ich meinte gar nichts und Teich bekam einen Weinkrampf. Meine Klientin lächelte. Und der Polizist rezitierte, bis auch die letzte Zeile den Raum füllte. Frau Quandt zog angesichts des Rummels und der Verbrechen den Preis zurück und stiftete die Preissumme stattdessen einem Heim für ehemalige Tenöre. Meine Klientin besuchte mich ab und zu mit neuen Gedichten, davon konnte ich mir aber auch nichts kaufen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Dichterlesung.